Lese jetzt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, Vers 1 bis 17. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagte die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fängt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jüngern kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kronenfeuer auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jüngern hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Ja, herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Puß, ich bin der andere Leiter von Nordstern und ich freue mich, dass ich heute quasi so ein bisschen wie den zweiten Teil machen kann von einer Predigt, die wir vor zwei Wochen angefangen haben. Aber keine Angst, alle, die vor zwei Wochen nicht da waren, die kriegen genauso alles mit. Vor zwei Wochen die Predigt über Petrus. Wir haben hier so uns mal überlegt, wie hätte der vielleicht aussehen können. So stelle ich ihn mir vor, ein bisschen. Die Predigt vor zwei Wochen hieß gescheiterte oder gebrochene Leidenschaft. Und ich glaube, so ein bisschen klang das ja eben in dem Lied auch an, es gibt solche Momente im Leben, wo nicht alles glatt läuft, wo es schwierig ist und wo vielleicht sogar Momente passieren, wo es richtig irgendwie in uns zerbricht, wo wir vielleicht sogar versagen, wo wir merken, wir sind mit dran schuld, wenn nicht nur sonnige Tage in unserem Leben sind. Und die Frage, die ich heute stellen will, anschließend so ein bisschen an diese Gedanken ist, wie gehen wir als Menschen mit Versagen um? Wie gehen wir mit solchen Momenten um, die eben so sind? Wir alle wissen und sind alt genug dafür, dass das Leben eben nicht immer geradeaus läuft und nicht immer so, wie wir uns das vorstellen und dass es in unserem Leben Dinge gibt, die von anderen in unser Leben hineingebracht werden, die schwierig sind. Aber wir wissen auch, es gibt genauso Dinge, die von uns in unserem Leben sind und vielleicht sogar im Leben anderer Menschen, die mit unserem vielleicht sogar Versagen zu tun haben. Und die sind da. Und wie gehen wir damit um? Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und da wir in einem Gottesdienst sind und hier die Perspektive auch ein bisschen einnehmen wollen, wie, was sagt eigentlich Glaube und Spiritualität dazu, möchte ich das mal ergänzen mit der Frage, wie geht eigentlich Gott mit Versagen um? Wenn es ihn gibt, was man ja glauben kann, wenn es ihn gibt, wenn er tatsächlich dieses Wesen ist, was übermächtig da oben irgendwie im Himmel, da gibt es ja ganz unterschiedliche Vorstellungen, was das sein könnte, und wenn er vielleicht sogar tatsächlich hier war, in der Person Jesus Christus, dann ist es eine ziemlich spannende Frage. Wie geht denn Gott mit Versagen um, mit unserem Versagen? Und das ist die Frage, die ich heute stellen möchte. Und ich glaube, dass wir mit Petrus, dieser Person, um die es die ganze Zeit geht, einen richtig guten Kandidaten haben. Also mir fallen nicht wenige Leute ein in der Bibel, die so richtig mehr gescheitert sind eigentlich oder mehr versagt haben als er. Zumindest ist es sehr exemplarisch. Eine seiner bekanntesten Geschichten ist der Moment, wo er Jesus verleugnet hat. Dafür ist er bekannt irgendwie auch. Und zumindest ist es eine seiner bekannten Geschichten, ist auch für andere Dinge bekannt. Und er hat ganz bitterlich versagt. Er hat das so richtig ganz tief erlebt, schwere Momente gehabt und hat den einen, den er so mochte, nämlich diesen Jesus, so sehr enttäuscht. Zumindest hat er sich selber enttäuscht. Und ich möchte heute mit euch auf diesen Text gucken. Und ich lade euch wirklich ein, dieses Programmblatt in der Hand zu behalten, mit dem Text offen. Ich werde einiges versuchen, mit diesem Text zu machen. Denn ich glaube, diese Geschichte hier ist für mich eine der Schlüsselgeschichten, wie Gott mit Versagen umgeht und wie ich auch vielleicht mit Versagen umgehen kann in meinem Leben. Und ich möchte euch einiges zeigen an dieser Geschichte. Und ganz vorne im Programmblatt stehen diese drei Worte: Gnade verändert alles. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Überschrift, die ich machen würde für diesen Text. Gnade verändert alles. Aber wie gehen wir mit Versagen um? Wie geht Gott mit Versagen um? Und ich möchte nicht lange große Vorrede machen, sondern mit euch direkt in die Geschichte reingehen. Ihr dürft gerne, wenn ihr wollt, mit reingucken. Ab Vers 1 wird die Geschichte erzählt von diesem Petrus, der verrückte Wochen hinter sich hatte. Also wir finden Petrus in Vers 2 und 3, wie er mit einigen seiner Jünger, Freunde, also Jünger waren die Leute, die mit Jesus so durch die Gegend zogen und gezogen waren. 3 Jahre lang war das ungefähr passiert. Und wir finden diese Jungs, einige werden hier aufgezählt, auch mit Namen. Und wir finden sie, wie sie zurück sind an dem See, wo sie ursprünglich gelebt hatten, bevor Jesus irgendwann angekommen war vor 3 Jahren und hatte sie mitgenommen. Und wir finden sie dort zurück. Sie sind wieder dabei, ihr altes Handwerk, was sie vor der Zeit, als Jesus sie mitgenommen hatte und dann all diese verrückten Geschichten passiert waren, was sie vorher ausgeübt hatten. Sie waren nämlich Fischer. Ne, das war so das, womit man dort in der Gegend sein Geld verdiente. Und der Petrus war ja einer von denen, die so ein richtiges kleines Fischereiunternehmen hatten. Diese anderen Jungs, die waren wahrscheinlich teilweise sogar vorher seine Angestellten gewesen und die anderen waren jetzt so einfach mit dabei. Sie waren vorher mit Jesus durch die Gegend gezogen und jetzt war das alles irgendwie passiert. Wir haben ja gerade auch in unserem Kirchenjahr Ostern hinter uns, also das, wofür Ostern steht, war gerade erst passiert. Es war so ungefähr wie jetzt, so die Woche nach Ostern. Und an Ostern war ja Jesus, also an Karfreitag gestorben und dann hinterher auferstanden. Irgendwie war das alles, diese komischen Sachen passiert, die sie auch immer noch nicht so richtig einordnen konnten. Und jetzt wussten sie aber nicht so richtig, was sie machen sollten, denn Jesus war ja gestorben, das war ein Riesenschock für sie, dann war er auferstanden, das war eine Riesenfreude für sie, aber jetzt war irgendwie nicht so richtig klar, wie sollte es denn so weit weitergehen. Und Petrus ist wahrscheinlich einfach irgendwo auf die Idee gekommen, und das steht ja hier im Text, ne? In Vers 2 und 3, Petrus sagt dann irgendwann, ich gehe wieder fischen. Also Jungs, ich weiß jetzt nicht, was ihr macht, aber hier rumsitzen macht irgendwie keinen Sinn. Ich gehe wieder fischen. Ich gehe zurück zu meinen Booten und dann ist er wahrscheinlich nach Hause gegangen, dort an diesen See, Genezareth oder Tiberias, wie er hier genannt wird. Und dann sagten sie, okay, wir gehen auch mit. Ja, wir kommen mit dir und dann haben wir wenigstens was zu tun, so ungefähr. Und dann sind sie, in Vers 3 steht dann, sind sie dann rausgefahren, in einen schönen Abend, so auf den See. Ich stelle mir vor, so ein schöner Sonnenuntergang. Also man ging nachts fischen damals. Und dann fuhren sie so raus mit ihrem Boot in den Sonnenuntergang, flacher See, Und dann steht da so, und sie haben die ganze Nacht nichts gefangen. Und diese Situation das Drama dieser Geschichte versteht man nur, wenn man versteht, wie Petrus dort dann auf diesem See vielleicht gesessen hat. Und ich stelle mir das vor. Wir haben jetzt leider kein Boot hier, aber ich habe gedacht, ich setze mich mal hier auf eine Kiste. Und vielleicht hat Petrus irgendwie da so in seinem Boot gesessen. Ne? Da waren noch so ein paar andere Jungs dabei. Alles war ruhig geworden. Es war längst dunkel, sternklarer Himmel. Und die anderen schliefen schon. Ne? Der eine schnarchte vielleicht. Und es war irgendwie relativ ruhig. Und Petrus saß da und es war so einer dieser Momente, die ihr vielleicht auch kennt. Es war auf einmal still geworden und es gab gar nichts, womit man sich beschäftigen konnte. Und es war irgendwie einfach ruhig. Und Petrus hat da gesessen und hatte mal Zeit, sich wirklich Gedanken zu machen. Ich weiß nicht, ob er solche Momente kennt. Aber er hatte Zeit, das mal alles zu reflektieren, was in den letzten Zeit und letzten Wochen eigentlich passiert war. Da war so viel passiert. Und er saß dann dort in seinem Boot, mitten auf diesem See. Und wenn man das ganze Leben von Petrus in dem Neuen Testament verfolgt, dann weiß man, was alles um diesen See drumherum passiert ist. Und ich stelle mir vor, dass er dann da so gesessen hat und vielleicht rübergeguckt hat nach Kapernaum, seinem Heimatort. Und er lag da hinten so am Rand und da hat er sich daran erinnert, wie damals vor 3 Jahren Jesus gekommen war und ihn dort zum ersten Mal begegnet war und ihn mitgenommen hatte und ihn herausgefordert hatte, seine Boote liegen zu lassen und ihm nachzufolgen. Und er hatte voller Leidenschaft gesagt, ja, da bin ich dabei. Und sogar einige seiner Freunde waren mit ihm gekommen. Und dann hat er vielleicht so weitergeguckt am Ufer entlang. Da gab es verschiedene Stellen, wo Jesus in Ortschaften gewesen war und unglaubliche Wunder getan hat. Kranke geheilt. Er hatte sogar seine Schwiegermutter, Petrus Schwiegermutter, geheilt. Und da waren abgefahrene Geschichten erzählt. Und an einem Hang da drüben, den konnte er noch identifizieren, da hatte Jesus mal aus ein paar Broten und Fischen 5000 Leute satt gemacht. Das war so ein abgefahrenes Wunder, das hatte sich überall rumgesprochen. Und auf diesem See, auf dem er gerade unterwegs war, war er mal mit Jesus unterwegs gewesen, war ein Riesensturm gewesen und er hatte Lebensängste gehabt und Jesus hatte mit einem Wort diesen See platt wie ein Spiegel gemacht, also den Sturm gestillt. Und eine Geschichte, die wir auch intensiv angeguckt haben hier in einer der Predigten, war, Petrus selber war auf diesem See gelaufen. Also das war so eine der Geschichten, wo Jesus ihn herausgefordert hatte zu glauben und hatte das echt erlebt. Der einzige Mensch, der je tatsächlich auf Wasser gelaufen ist, war er selber. Da konnte er sich dran erinnern. Und so saß er irgendwie dort mitten auf dem See und dachte über all das nach. Ich glaube, das war so eine ganz lange Nacht, wo irgendwie so sein Leben an ihm vorübergezogen ist und er sich so nachdachte über das, was das alles eigentlich zu bedeuten hat. Denn in den letzten Wochen war ja Krasses passiert, das habe ich eben angedeutet. Eigentlich hatten sie alle erwartet, dass dieser Jesus jetzt irgendwann so die Herrschaft in Israel übernimmt und die Römer rausschmeißt und der coole, große, neue König wird, der die Welt irgendwie erobert und regiert. Und genau das Gegenteil war passiert. Jesus war von den Römern gepackt worden, getötet, misshandelt worden. Und es war eigentlich das brutale Ende der großen Hoffnung. Dann war er ein paar Tage später auferstanden. Das war natürlich ein Riesengrund zur Freude, aber das hat ihn auch irgendwie total verwirrt, diesen Petrus. Das passte alles irgendwie nicht in die Vorstellung, die er von diesem Jesus eigentlich gehabt hatte. Aber all diese Erlebnisse wurden überschattet von einem Moment oder von einem Gefühl, was er hatte. Und dieses Gefühl verband sich mit diesem einen Moment, den er klarer als all diese Momente erinnerte. Und das war der Moment, wo vor ungefähr einer guten Woche, er versagt hatte. Und versagt nicht mal nur so ein bisschen, so, hups, tut mir leid, sondern so richtig. Wo er nicht nur seine Freunde oder diesen Jesus, sondern sich selber tief enttäuscht hatte. Und das war der Moment, Jesus hatte kurz vorher mit ihnen das Abendmahl gefeiert und dieser Petrus hatte, und bei diesem Abendmahl hatte Jesus darüber gesprochen, dass er bald sterben würde und so. Und Petrus, ganz leidenschaftlich wie immer hatte dann gesagt, auf keinen Fall, Jesus, niemals, ne? Ich werde bei dir bleiben und ich werde bei dir bleiben, ich werde dich nicht verlassen, selbst wenn ich alle anderen verlassen. und ich werde nicht zulassen, dass dich irgendjemand, an dich jemand Hand anlegt und wenn es mich das Leben kostet. Und das Gegenteil war passiert. Petrus hatte Jesus dreimal verleugnet. In einer Situation, wo ihn andere dann darauf ansprachen und sagten, hey, du bist doch auch einer von diesen Jüngern von Jesus, hat er dreimal gesagt, nee, ich kenne den nicht. Ganz öffentlich. Und dann gab es diesen Moment, wo Jesus ihm in die Augen geguckt hat, als er ihn zum dritten Mal verleugnete. Und das war der Moment, das habe ich vor 2 Wochen mitgebracht, wo es sich in seinem Inneren so anfühlte. Wo es in seinem Inneren ganz viel auf einmal so machte. Krax. Und sein ganzes Bild von sich selbst, sein ganzes Ich bin der coole, starke Typ und auf mich kann Jesus sich verlassen, war kaputt gegangen. Und dieses Gefühl des Scheiterns, dieser Moment des Versagens, der war so präsent. Und ich glaube, er saß dort auf dem See und überlegte sich, was soll jetzt werden? Wie kann ich damit weiterleben? Ich weiß nicht, ob du solche Momente so intensiv in deinem Leben hast oder kennst, wo du sagst, ich habe so tief gescheitert oder ich habe jemanden so schlimm enttäuscht oder so etwas. Aber ich glaube, so ein bisschen kennt das jeder. So ein bisschen kennt das jeder, dass auch wir mitverantwortlich sind. Manchmal, dass es uns nicht gut geht, dass es anderen nicht gut geht, dass wir scheitern, dass wir Dinge tun, die wir vielleicht selber sogar nie erwartet hätten, dass wir sie mal tun würden, dass wir dazu in der Lage sind. Und ich glaube, diese stillen Momente, wo diese Situationen hochkommen, die haben wir nicht ständig. Aber die gibt's auch. Und ich glaube, dass dieses, wie wir mit Versagen umgehen, eine große Rolle dafür spielt, in welchem Gefühl wir leben, wie wir mit uns selber leben können, wie wir morgens in den Spiegel gucken können, wie wir anderen Menschen begegnen. Ich glaube, das hat vieles damit zu tun, wie wir mit diesen Situationen, die eben auch in unserem Leben da sind, umgehen können. Und ich glaube, dass Petrus sich hier sehr viel überlegt hat, wie kann das sein? Ich habe ein Zitat gefunden, das sagt, wie wir mit dem Versagen anderer umgehen, ist ein Spiegel davon, wie wir mit unserem eigenen Versagen umgehen. Ich finde das richtig. Überleg mal, wie du selber damit umgehst, wenn andere Leute einen Fehler machen oder versagen. Jetzt nicht nur so was runterfallen lassen, sondern sowas, was ein bisschen wehtut auch. Mir. Und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, so wie wir mit diesen Menschen umgehen, das zeigt vieles darüber, wie wir mit unserem eigenen Versagen umgehen. Und ich glaube, es gibt im Wesentlichen 2 Arten und Weisen, wie wir mit Versagen umgehen können. Und ich habe die mal beschrieben mit 2 Zitaten von dem bekannten Frankfurter Comedy-Duo Badesalz. Da gibt es so einen Sketch, fand ich früher schon immer cool, und da redet einer und sagt alle möglichen Sachen und der andere antwortet eigentlich immer nur mit diesen 2 Sätzen, nämlich mit, da brauchen wir gar nicht drüber reden, und der andere, da könnte ich gerade verrückt werden. Und ich glaube, dass diese beiden Sätze so ein bisschen für die Art und Weise stehen, wie wir mit Versagen umgehen. Nämlich, der eine Weg ist so, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist so der Weg, der könnte man sagen, Gleichgültigkeit. Ist zu lang, kriege ich es nicht mehr hin. Also es ist so ein bisschen der Weg der Gleichgültigkeit. Es gibt so in Frankfurt, im Frankfurt-Shop gibt es so eine Tasse zu kaufen, da steht drauf, bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber egal. So, das ist so ein bisschen diese Haltung. Und es ist so diese Idee, dass wenn jemand einen Fehler macht, dass man sagt, ja, wir machen doch alle Fehler. Oder es kann ja jedem mal passieren. Das ist so ein bisschen so die Schwamm-drüber-Technik. Und das geht auch bei so kleinen Sachen, aber, und das ist an sich auch zwar nett, aber es ist in gewissem Sinne inkonsequent und es ist auch verletzend gegenüber denen, die betroffen sind. Also wenn etwas, was jemand macht, mich richtig verletzt und hinterher nur sowas dabei rauskommt, ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ja, Schwamm drüber, das wird schon wieder, das hilft mir nicht. Also das ist aber eine Art und Weise, wie man mit Versagen umgehen kann. Und man könnte vielleicht sogar sagen, sie ist im gewissen Sinne weich. Oder vielleicht sogar zu weich. Weil sie das Problem nicht ernst nimmt. Weil sie das Gefühl, der Schaden, der entsteht, nicht ernst nimmt. Die andere Art und Weise, wie man mit Versagen umgehen kann, ist, Da könnte ich gerade verrückt werden. Das ist so eine Art und Weise, wo man sich aufregt, wo man eben genau das nicht macht. Ne? So dieses, bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber egal, ist genau das andere. Nämlich, dass man sich wie bescheuert aufregt und dass man dann diejenigen oder denjenigen, der versagt hat, verurteilt. Und das ist die andere Art und Weise, wie man mit Versagen umgehen kann. Das ist so ein bisschen so diese, ja, das habe ich doch gleich gewusst, ne? Und wenn jemand sowas macht, dann werde ich aber, und dann kommen so Gedanken vielleicht in unserem Kopf, die wir mit diesen Leuten dann machen, ne? So Bilder, ich weiß nicht, wenn euch jemand mal so verletzt hat oder so, dann fängt man an, so Filme im Kopf abzuspielen, was man mit diesen Leuten alles machen würde, wenn man sie denn mal in die Finger kriegen würde, und man stellt sich vor, was man ihnen alles sagen würde und machen würde, ne? Und so am liebsten irgendwie verurteilen halt. Und dieser Weg beim Umgang mit Versagen, das ist der harte Weg. Und vielleicht ist dieser Weg auch im gewissen Sinne zu hart. Ich glaube, das sind so die beiden Arten und Weisen, wie wir vielleicht mit Leuten umgehen, die versagen. Und du kannst dir ja mal so ein bisschen selber überlegen, wo du vielleicht hingehörst. Vielleicht ist es sogar so, dass man mit manchen Leuten so umgeht, mit anderen so. Also es gibt auch so einen Mix aus beidem. Aber wenn wir so mit anderen umgehen, dann ist es wahrscheinlich sogar auch so, dass wir so mit uns selber umgehen, wenn wir versagen. Es gibt Menschen, wenn die selber versagen, dann machen die immer das hier. Immer so Schwamm drüber, ein bisschen weiß anmalen, ne? Ist ja nicht so schlimm. Ja, aber es hat aber wirklich Leuten wehgetan. Ja, komm, das wird schon wieder, das kann ja jedem mal passieren. Ja, aber hey, das hat wirklich Leuten wehgetan. Du hast wirklich versagt. Ja, ne? Und das andere ist, und das kenne ich auch zugute, es gibt Menschen, die sich so hart verurteilen, sich selber, wenn sie versagt haben, dass sie kaum noch da rauskommen, kaum noch glücklich werden können, kaum noch, es ist irgendwie wie so ein Schatten, wie so eine Wolke, wie im Comic so, ne, die dann immer mitgeht, egal wo man hingeht. Und das Leben ist irgendwie, weil man ja Versager ist, man hat so ein L auf der Stirn, zumindest morgens im Spiegel, und man ist richtig hart mit sich selber und kann sich Fehler nicht eingestehen. Und die Frage ist, und das hat sich, glaube ich, Petrus hier in diesem Moment, wo er dort im Boot saß, gestellt: Was ist denn jetzt mit mir? Was ist denn jetzt mit mir? Wie gehe ich denn jetzt mit dem Versagen um? Wie kann ich damit weiterleben? Ich glaube, dass Petrus jemand war, in gewissem Sinne, so von seinem Typ schätze ich ihn so ein, der eher dahin tendierte. Also eher so ein bisschen hart mit sich selbst war und sich das nicht vergeben konnte. Ich glaube, dass er da gesessen hat. Und das hat so wehgetan, dass er Jesus dort so verleugnet hat und so enttäuscht hat. Und das war ganz unangenehm. Und ich glaube, er hat sich so immer wieder diesen Moment vorgestellt, was er denn sagen würde, wenn er Jesus jetzt wieder begegnen würde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr jemanden verletzt habt oder wenn ihr versagt habt. Und dann so dieses, wie kann ich jemals dieser Person wieder gegenübertreten? Was würde ich sagen? Und wahrscheinlich gehen die Tendenzen irgendwie dahin, dass man entweder sagt, ach komm, war doch vielleicht nicht so schlimm, ne? Kann ja jedem mal passieren. Oder, ach, ich war super schuld. Und also geht wahrscheinlich auch beides dahin. Und ich glaube, Petrus hat das so in seinem Kopf so ein bisschen hin und her gespielt. Und er hat sich wahrscheinlich gefragt, wie wird Jesus reagieren? Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr entscheidende Frage. Wenn es diesen Gott tatsächlich gibt und wenn Jesus Christus sein Sohn war, was er behauptet hat, und wenn er tatsächlich so etwas wie Gott auf dieser Welt war, wie geht Jesus Christus dann mit diesem Petrus um, als sie sich begegnen? Es ist ganz spannend, was hier jetzt passiert. Und ich glaube, dass es wieder um diese drei Worte geht. Gnade verändert alles. Gnade verändert alles. Nämlich, was hat Jesus hier gemacht? Ich möchte euch mit reinnehmen in diese Geschichte weiter und überlegen, und gucken, wie ist Jesus jetzt ihm begegnet? Was ist passiert, als dann tatsächlich dieses Treffen stattgefunden hat? Wie können wir davon auch irgendwie was mitnehmen dafür, wie Gott mit uns umgeht? Weil ich glaube, an der Stelle von Petrus stehen eigentlich auch wir alle. Also, ich glaube, das Erste, was wir hier sehen können, ist bedingungslose Annahme. Es ist schon ziemlich cool, wie es dann weitergeht. In Vers 4 steht dann, dass es irgendwann Tag wurde und dann kam da so ein, also die Jungs, die auf dem Boot saßen, sahen auf einmal da so einen Mann, sie konnten ihn nicht so richtig erkennen, wussten nicht, wer das war, und er rief sie auf einmal. Ne? Hier steht Kinder, man könnte auch so übersetzen mit Jungs. So, ne? Rief ihnen zu, habt ihr was zum Frühstücken? Das war so seine Frage, und sie riefen zurück, nee, wir haben nichts gefangen. Und er dann so, ja, werft die Netze nochmal aus, auf der anderen Seite. Und das war eigentlich eine ganz ziemlich dumme Sache. Das konnte eigentlich nur jemand sagen, der von Fischen keine Ahnung hat, weil früh morgens, wenn die Sonne draußen war, dann waren die Fische alle weg. Aber sie haben das irgendwie gemacht. Und auf einmal, schwupps, waren da ganz viele Fische drin. Und auf einmal machte es in ihnen Klick. Und sie merkten, das ist doch schon mal passiert. Das ist doch History repeating. Also das ist doch hier nichts Neues. Das haben wir schon mal erlebt, alle zusammen. Und wenn man nämlich zurückblättert an den allerersten Anfang, als Jesus sie zum ersten Mal begegnet, war es genau das Gleiche wieder passiert. Sie hatten nichts gefangen, sie kamen zurück, Jesus sagte, werft eure Netze nochmal raus, sie werfen sie aus und auf einmal sind die Netze voll. Und dann sagen der eine, hey, Petrus, merkst du was? Merkst du, wer das ist? Das ist Jesus. Und Petrus, in Vers 7 dann, konnte nicht mehr anders. Also sie waren immer noch auf dem See und er konnte in dem Moment nicht mehr anders. Er hat sich quasi kurz und schnell sein Gewand umgebunden, was er normalerweise zum Fischnehmen ablegte. Es lag irgendwo im Boot und konnte nicht mehr warten, bis das Boot ans Land fuhr, sondern er ist ins Wasser gesprungen und zu Jesus hingeschwommen oder irgendwie gerannt durchs Wasser. Und dann gab es diesen Moment des ersten wirklichen persönlichen Aufeinandertreffens. Und es ist ja ganz interessant, guckt mal ganz genau, wenn ihr wollt, am Ende von Vers 7 steht dann so, ne, er band sein Gewand um, sprang ins Wasser, um schneller ans Ufer zu sein. Und dann kommt Vers 8, die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach. Es steht gar nichts da darüber, wie die beiden sich begegnet sind. Weil dieses Evangelium von Johannes geschrieben wurde und der war ja noch im Boot. Also der hat das vielleicht aus der Ferne mitgekriegt. Aber so wie die Geschichte hinterher weiterläuft, nehme ich an, dass dieses Aufeinandertreffen ungefähr so ablief. Jesus stand am Ufer und Petrus ist da irgendwie triefend, nass, tropfend rausgerannt gekommen und hat irgendwie versucht, das alles zu sagen, was er sich diese ganze Zeit überlegt hatte. Und es war wahrscheinlich irgendwie sowas wie, es tut mir einfach nur leid. Und vielleicht haben sie sich umarmt. Ich nehme an, dass sie sich in die Arme gefallen sind und Jesus hat vielleicht irgendwie so etwas gesagt wie Petrus. Es ist in Ordnung. Es ist okay. Ich kann damit leben. Dass du so versagt hast, ich verurteile dich nicht. Und das ist bedingungslose Annahme. Und das ist eigentlich viel, das ist so ein bisschen wie das hier, aber es ist viel mehr als das. Es ist nicht einfach nur, brauchen wir gar nicht drüber reden, sondern es ist tatsächlich bedingungslose Annahme. Es ist ein ganz tiefes Ja zu Petrus. Jesus geht nicht einfach irgendwie billig drüber weg, das sehen wir hinterher noch. Er redet ja mit Petrus dann auch darüber, sondern es ist ein tiefes Ja zu der Person Petrus. Es ist bedingungslose Annahme. Das Zweite, was dann kommt, wenn man die Geschichte weiterliest, wird es richtig interessant. Was dann passiert ist, sie machen dann quasi so ein Frühstück. Da sind noch ganz viele tolle Details, die ich alle weglasse. Und dann damit geht Jesus ein auf diesen Moment, wo Petrus vorher gesagt hatte, ich werde dich niemals verlassen, selbst wenn alle anderen dich verlassen. Und dann fragt Jesus ihn dreimal, liebst du mich? Und das ist genau aber sehr, sehr sensibel auf diesen Punkt ein, dass Petrus ihn nämlich dreimal verleugnet hatte. Dreimal hatte er vor anderen gesagt, nee, ich gehöre gar nicht zu diesem Jesus. Und jetzt fragt Jesus ihn dreimal, Petrus, gehörst du wirklich zu mir? Stehst du zu mir? Liebst du mich? Und es ist ganz interessant, wie Jesus hier dann eben nicht einfach nur sagt, schwamm drüber, sondern wie Jesus hier auch sagt, nein, aber nicht zu dir, Petrus, aber zu dem, was du getan hast. Es ist eine sehr, sehr, sehr seelsorgerlich, pädagogisch wertvolle Art und Weise, wie Jesus hier Petrus auf das anspricht, was er eigentlich getan hat, auf sein Versagen. Und ich glaube, dass dieser Punkt dazu führt, dass Petrus am Ende, sieht man dann in Vers 17, da steht dann, Petrus wurde traurig. Es gab so diesen Moment, wo er merkte, Jesus spricht mich tatsächlich auf mein Versagen an. Er redet mit mir darüber. Das ist nicht so schön. Aber er tut das in einer Art und Weise, die so okay ist, die so das Ja zu mir hält und trotzdem Nein sagt zu dem, was ich gemacht habe. Und das ist in Ordnung. Das tut nicht weh, das ist in Ordnung. Und trotzdem wurde Petrus in dem Moment traurig und merkte so, Jesus, du weißt alles, was ich bin. Ich kann vor dir ehrlich sein, ich kann vor dir Gott ehrlich sein. Und ich weiß, ich bin ein Versager und mehr gibt es einfach nicht. Ich bin so, du musst mich so nehmen, wie ich bin. Und das war ein ehrliches Bekenntnis. Also das erste war bedingungslose Annahme, das zweite ein ehrliches Bekenntnis. Das, was er dann nämlich Jesus gegenüber sagt. Und ich glaube, dass diese beiden Dinge zusammen total wichtig sind, weil wir Menschen eigentlich immer dahin flutschen, entweder das eine oder das andere zu tun. Und es nie richtig zusammenkriegen. Aber das, was Gott hier, was Gottes Sohn mit Petrus macht, ist, dass er sagt, ich habe ein bedingungsloses Ja zu dir, aber ich rede mit dir. Also es gibt auch einen Austausch über dein Versagen, was zu einem echten Bekenntnis führt. Und dann kommt drittens die Fokussierung auf das Wesentliche. Diesen Punkt mag ich besonders. Nämlich die Frage, die Jesus Petrus stellt, ist ja nicht, okay Petrus, wirst du das wieder machen? Nein, werde ich nicht. Wirst du es wieder machen? Nein. Er fokussiert ihn nicht auf die Tatenebene, auf das, was er getan hat. Sondern was fragt er? Petrus, liebst du mich? Und ich glaube, damit zeigt Jesus hier das, worauf er eigentlich hin wollte mit dieser ganzen Geschichte mit Petrus von Anfang an. Nämlich darauf hinaus, dass Gott zeigen will, dass es ihm nicht darauf ankommt, wie wir uns nur verhalten einfach so, sondern dass es ihm darauf ankommt, dass wir ihn lieben, dass wir eine Herzensbeziehung zu ihm haben. Glaube bedeutet nicht, dass man sich richtig verhält. Ich glaube, das denken ganz viele Menschen. Ganz viele Menschen würden wahrscheinlich sagen, christlicher Glaube, das kenne ich. Das ist so, da gibt es einen Haufen Gebote, wie man sich verhalten muss, ne? Wie man mit Geld umgeht, wie man mit anderen Leuten umgeht, wie man mit Wahrheit umgeht, wie man mit Sexualität umgeht, wie man mit Menschen umgeht, wie man mit Umwelt umgeht und so weiter. Und wenn man diese Gebote alle hält, ne, was kaum einer kann, vielleicht sogar gar nicht will, wenn man das macht, ne, dann versprechen die Christen einem, dass Gott einen dann segnet, dass Gott einem dann in den Himmel lässt und dass Gott einem dann mag und sowas alles. Aber ich glaube, was Jesus hier Petrus zeigen will, ist, dass genau das nicht der Punkt ist von christlichem Glauben. Dass das genau nicht sein Anliegen ist. Sondern dass Jesus zeigen will, das, worauf es mir ankommt, Petrus, hat überhaupt nichts mit deinem Verhalten zu tun. Zumindest nicht so direkt. Sondern es ist, meine Frage ist, was ist in deinem Herzen? Gibt es hier eine, hast du etwas in deinem Herzen, was für mich ist? Liebst du mich? Und das fragt er ihn dreimal. Und dreimal antwortet er, Gnade verändert alles. Ich glaube, was Jesus hier dem Petrus zeigt, ist, ich liebe dich. Und in der Zeit, die zwischen deinem Versagen und heute liegt, bin ich tatsächlich sogar für dich gestorben. Ich bin für dich gestorben. Du wolltest eigentlich für mich sterben, ne? Aber ich bin für dich gestorben und für dein Versagen. Und ich bin auferstanden, damit du lebst. Und das will ich dir geben als Geschenk, damit du verstehst, es geht in der Beziehung, die ich als Gott mit dir, Mensch, haben will, überhaupt nicht um die Frage so sehr, bist du richtig, bist du gut, verhältst du dich richtig? Sondern es geht vielmehr um die Frage, liebst du mich für das, was ich für dich getan habe? Und ich weiß nicht, wie das, ich glaube, dass Menschen darauf ganz unterschiedlich reagieren. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die so hart zu sich selbst sind, das können sie auch ganz religiös sein, ganz christlich fromm sogar, mit ganz vielen guten Geboten. Und so hohe Ansprüche an sich haben und trotzdem irgendwie an diesem Punkt, den Jesus hier mit Petrus machen will, dran vorbeileben. Weil sie gar nicht merken, weil sie so sehr beschäftigt damit sind, okay zu sein vor Gott. Und Gott eigentlich sagen will, ich bin längst okay für dich gewesen und du brauchst nicht mehr hart zu dir selber sein, sondern du darfst meine Vergebung annehmen. Und ich glaube, dass Petrus hier verstanden hat an diesem Tag, was Gnade bedeutet, nämlich dass Jesus ihn annimmt, wie er ist. Und dann, ganz kurzer Punkt, dann beauftragt er ihn noch. Die Antwort von Jesus ist, dass Jesus dann jedes Mal sagt, dann weide meine Lämmer oder dann hüte meine Schafe. Und damit wollte Petrus Jesus jetzt nicht sagen, okay, du warst jetzt Fischer und ab jetzt wirst du Schafhirte, sondern es ist ein Bild, was Jesus hier benutzt. Es ist ein Bild, was Jesus immer wieder benutzt hat in der Zeit, wo er mit Petrus zusammen war. Und dieses Bild von dem Hirten und den Schafen ist ganz eindeutig. Er hat das immer wieder benutzt, nämlich, dass Jesus hat immer gesagt, ich bin der gute Hirte und ihr seid die Schafe. Also ich bin der Leiter, ein guter Leiter und ihr seid diejenigen, die ich anleite, um die ich mich kümmere. Er hat so gesagt, ich gebe mein Leben für die Schafe. Und wenn er jetzt hier sagt zu Petrus, dann weide du meine Lämmer, dann heißt es im Prinzip, ich gebe den Hirtenstab an dich. Ich gebe jetzt dir, ich vertraue dir an, dass du jetzt, Petrus, der Leiter meiner Kirche wirst. Jesus ist kurze Zeit später in den Himmel gefahren, zu seinem Vater. Und Petrus wurde, das hatte Jesus ja vorher schon angekündigt, hinterher der erste Leiter der frühen Kirche. Dieser Versager, dieser Verleumder, dieser Typ, der Jesus so enttäuscht hatte, zu dem sagt Jesus, und dir gebe ich die Verantwortung, dir vertraue ich das alles an. Ich glaube, was Jesus damit sagen wollte und gemacht hat, auch bewirkt auch in Petrus, ist, dass Gott mit Menschen arbeiten will, die nicht perfekt sind. Und dass er auch nicht erwartet, dass wir perfekt sind. Sondern dass er sagt, ich will mit dir arbeiten, wie du bist. Und ich will dich sogar gebrauchen. Ich will dich nicht nur irgendwie akzeptieren und ne, so, sondern ich will dich neu, so wie du bist, genau so, mit all dem, wie du bist. Will ich dich, mag ich dich und beauftrage dich. Ich bin nicht nur angenommen, sondern er gibt immer einen neuen Auftrag, der aber jetzt auf etwas ganz anderem steht, nicht mehr auf Leistung, sondern auf Gnade. Ich glaube, wenn man Petrus nach diesem Ereignis gefragt hätte, sag mal Petrus, was hat eigentlich diese ganze Sache mit dem Versagen mit dir gemacht? Wozu hat das geführt? Ich glaube, dann hätte Petrus vielleicht gesagt, ich habe irgendwie gemerkt, dass ich manchmal zu weich bin mit mir oder mit anderen und manchmal zu hart. Aber es hat sich was verändert. Hier ist was anders geworden. Ich bin jetzt nicht mehr einfach nur weich, sondern ich bin wirklich liebevoll mit diesen Menschen. Ich bin nicht nur Schwamm drüber, sondern ich kann die wirklich lieben. Und das ist viel mehr als Schwamm drüber. Und ich bin nicht einfach nur hart und verurteilend, sondern ich bin liebevoll. Und Liebe bedeutet auch, dass man Wahrheit aussprechen kann, aber mit Liebe. Dass man diese beiden Dinge miteinander balanciert. Wahrheit und Liebe. Und ich glaube, Petrus hat das verändert. Und hat immer wieder hinterher wahrscheinlich auf dieses Gespräch, deshalb ist es im Neuen Testament aufgeschrieben, weil Petrus das wahrscheinlich mit Johannes geteilt hat und er hat es aufgeschrieben. Deshalb ist es drin. Weil es so ein Schlüsselmoment im Leben von Petrus war. Ich träume von einer Kirche, von einer Gemeinschaft und ich weiß nicht, ob ich zu bekloppt bin, aber von einer Stadt, die so miteinander lebt. Von Menschen, die das leben können, weil sie das erlebt haben. Wäre es nicht super, wenn wir in unseren Beziehungen oder in unserer Kirche Menschen wären, die, wenn andere versagen, die dann nicht einfach nur weich oder hart werden, sondern die wirklich liebevoll miteinander umgehen können, die vergeben können, die versöhnen können. Wäre es nicht super, wenn wir eine Gemeinschaft wären als Kirche, wo wir eben nicht so tun, als wären wir die Besseren und die anderen eben nicht? Das ist nämlich, glaube ich, Kirche gerade nicht. Leider fühlt sie sich oft so an, von außen wie von innen. Sondern dass wir eine Gemeinschaft sind, die gerade darin stark ist, gnädig miteinander zu sein. Wäre es nicht toll, wenn Frankfurt eine Stadt wäre, wo Menschen miteinander leben würden, die Fehler machen können und die sogar, wenn sie richtig versagt haben, sich wieder annehmen und gegenseitig beauftragen können, miteinander weiterarbeiten können, wo Beziehungen nicht einfach immer abbrechen, wenn wir versagen, sondern wo es wirkliche Hoffnung gibt? Das scheint fast zu bescheuert. Und vielleicht würde man sagen, Stefan, das ist ein Traum, der ist nett, schön, aber das ist nicht real auf dieser Welt. Doch, ich glaube, es ist real. Ich glaube, es hat damals angefangen mit diesem Jesus. Und sei hin oder her, sei er Gott gewesen oder nicht, seine Gedanken über, wie man mit Versagern umgeht, sind, glaube ich, anders als unsere menschlichen Konzepte. Und vielleicht war er doch Gott. Er hat es gesagt. Und wahrscheinlich ist die Art und Weise, wie er mit Versagern umgeht, eben irgendwie doch nicht menschlich, sondern irgendwie göttlich. Wie können wir so leben? Also was könnte uns dazu bewegen, jetzt Teil einer solchen Beziehung, Teil einer solchen Gruppe, Teil einer solchen Stadt zu sein? Ich glaube, das geht nur, wenn wir erleben und verstehen, dass Gott eigentlich genau so mit uns umgeht. Dass Gott mit uns am Kreuz so umgegangen ist und gesagt hat, ich nehme das auf mich. Dein Versagen, ja. Deine Sünden, ja. Da sage ich nicht Nein zu, da gucke ich nicht einfach drüber weg, sondern ich nehme die ernst. Und ich sterbe dafür am Kreuz. Und ich gebe dir Vergebung. Ich gebe dir ein neues Leben. Und das wird jetzt nicht auf einmal alles so machen und schön anders sein. Das ist immer noch Herausforderung, das zu leben. Aber ich glaube, dass es keinen anderen Weg gibt zu echtem Umgang mit Versagen als den. Ich hoffe, es war ein klein bisschen inspirierend. Vielleicht war es ein bisschen lang. Ehrlich gesagt habe ich richtig gekämpft mit dieser Predigt, weil da so viele tolle Sachen noch in diesem Text drin sind, die ich euch gar nicht sagen konnte heute. Schade. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Aber es sind für mich persönlich irgendwie herausfordernde Gedanken neu gewesen. Ich würde jetzt gerne beten und ich lade euch ein, bei dem anschließenden Lied, was wir hören, einfach die Gedanken noch ein bisschen weiter kreisen zu lassen über dem, was ihr gehört habt. Und danach feiern wir zusammen Abendmahl. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir. Diese Story, wie dein Sohn Jesus Christus mit diesem Petrus, diesem Kerl, mit dem ich mich so identifizieren kann, und wo ich so mitleide, wenn ich irgendwie sehe, wie er versagt hat und wie er sich fertig gemacht hat deswegen. Wie dieser, dein Sohn Jesus, hier so liebevoll mit ihm umgegangen ist. Und irgendwie so ganz anders, wie wir oft mit Menschen umgehen, die versagen, oder mit uns selbst. Eben nicht weich, zu weich, und nicht hart, zu hart, sondern total liebevoll und gnädig. Und ich glaube, dass das Petrus so verändert hat, dass es sein Leben auf ein neues Fundament gestellt hat. Und ich bitte dich, dass du uns schenkst, dass wir das auch erleben. Dass wir verstehen, dass es nicht nur die persönliche, private Botschaft an Petrus war damals, sondern dass es eigentlich Jesus, deine Botschaft an die ganze Welt ist, bis heute. Dass wenn wir dir vertrauen und wenn wir dich lieben lernen, dass wir da erleben, dass du uns verändern kannst, wie wir mit Versagen umgehen. Ich bitte dich, dass du uns unsere Augen und unsere Herzen öffnest, dass wir das lieb gewinnen, was das bedeutet. In Jesu Namen. Amen.